WDR 5. Neugier genügt. Frankfurt am Main, 13. Juni 1965. Lieber Thomas, du kannst dir denken, dass ich unsere Zeit mit mir trage und sie immer wiederhole. Es ist nicht hymnisch gemeint, aber es ist gewiss richtig, dass du ein Ozean von Gefühlen und von Denken bist. Man muss sich glücklich wissen, dich zu kennen und gern haben zu dürfen. Jetzt weiß ich, wo du bist und was du tust. Das ist gut. Alles steht vor mir. Und glaube mir, meine herzlichsten Wünsche und meine innigen Grüße stehen in deinem Raum. Dein Fritz. Es war eine enge Freundschaft, wobei die emotionale Bindung von Fritz Bauer an Thomas Harlan sicher viel, viel stärker war als umgekehrt. Bauer war die Freundschaft zu Harlan sehr wichtig, nicht nur, weil er ihm helfen wollte und ihn unterstützen wollte, sondern er suchte, das ist aus diesen Briefen erkennbar, eine menschliche Nähe, eine Geborgenheit, die er im täglichen Leben offenbar oftmals vermisst hat. Frankfurt am Main, 9. Mai 1966. Thomas, mein Lieber, ich fühle mich in dieser Welt der Illusionen unsicher und unwohl. Wenn andere Menschen, von denen, an denen ich hänge, eine andere Meinung als ich haben, kann ich's ändern. Ich bin Tag aus, Tag ein mit Leuten zusammen, die mich für einen Schweinehund halten. Ich muss mir tausenderlei Dinge von ihnen sagen lassen und trotzdem mit ihnen leben und arbeiten. Entscheidend kann doch nur sein, ob die wenigen Menschen, auf die man etwas hält, zu einem halten. Thomas, sei herzlich gegrüßt. Dein Fritz. Diese Sammlung ist ein uniker Bestand. Wir lernen einen Bauer sozusagen in mitmenschlichen Beziehungen kennen, den wir, eben weil es einen persönlichen Nachlass nicht gibt, ansonsten nur aus den Schilderungen von Freunden haben. So beschreibt Werner Renz, Archivleiter des Fritz-Bauer-Instituts, den Stellenwert des Briefbestandes, den er und seine Kollegen gerade erforscht haben. Vor einem Jahr erhielt das Institut aus dem Nachlass des Schriftstellers Thomas Harlan, der 2010 gestorben ist, über 120 Briefe, die Fritz Bauer ihm geschrieben hat. Harlan lebt damals nicht in Deutschland. Dem vorliegenden Quellenmaterial ist zu entnehmen, dass er Bauer zuerst aus Polen, dann aus Italien und aus der Schweiz geschrieben hat. Die Briefe von Harlan an Bauer liegen nicht vor. Es geht darum, das Bild, das man von Bauer hat, der Justizjurist, der in seinem Amt als Generalstaatsanwalt zum Beispiel NS-Täter verfolgt und versucht ist, sie vor Gericht zu stellen, dass dieses enge und reduzierte Bild von Bauer erweitert wird eben durch Aspekte dieser sehr, sehr komplexen Person, die in dieser Form bislang unbekannt waren. Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ist in den 60er Jahren Initiator des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt am Main. Ihm gelingt es maßgeblich, die Massenmörder des Vernichtungslagers Auschwitz vor Gericht zu bringen. Erstmals kommen im Prozess auch überlebende Opfer aus Auschwitz zu Wort. Ihm gelingt es auch, den Organisator des Holocaust, Adolf Eichmann, in Argentinien ausfindig zu machen und den israelischen Geheimdienst über Eichmanns Aufenthaltsort zu informieren. Eichmann wird schließlich in Jerusalem vor Gericht gestellt und am Ende zum Tode verurteilt. Wer in Bauer nur den Justizjuristen sieht, den Nazi-Jäger gar, verkennt ihn vollkommen. Er war eine viel komplexere Persönlichkeit. Er hatte sehr umfassende künstlerische Interessen, literarische Interessen. Und ihm war der Kontakt zu Kulturschaffenden, zu denen nun eben auch für ihn Harlan gehörte, sehr, sehr wichtig. Bauer und Harlan verbindet ein gemeinsames Ziel, die Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen. Harlan versteht sich als politischer Schriftsteller. Den ersten Kontakt zu Bauer nimmt er 1960 auf. Er bietet ihm Hilfe an bei der Jagd nach NS-Straftätern. Fast 6 Jahre lang, von 1962 bis kurz vor seinem Tod 1968, korrespondiert der Jurist Fritz Bauer mit dem provokanten Theaterautor Thomas Harlan über Kunst und Kultur, und er unterstützt ihn bei seinen literarischen Arbeiten, übt auch Kritik. Frankfurt, 5. April 1965. Lieber Thomas Harlan, ich habe Ihr Manuskript sofort gelesen und schicke es umgehend wieder zurück. Man kann von einem Journalisten und Dichter nicht verlangen, dass er das Recht kennt. Ich würde auf eine Polemik gegen das Gesetz, das Recht, an Ihrer Stelle überhaupt verzichten. Sinngemäß und vernünftig ist allein eine Polemik gegen die Rechtsprechung, die nicht so zu sein brauchte, wie sie tatsächlich ist. Ob und inwieweit alle Fakten in der zweiten Hälfte der Arbeit richtig sind, kann ich nicht beurteilen. Aber die Tatsache des Überwinterns so vieler Beteiligter verdient Interesse. Hierauf sollte der Nachdruck Ihrer Arbeit liegen. Mit herzlichen Grüßen, Fritz Bauer. Er hat von der Kunst, von Kunstschaffenden etwas erwartet, was er zum Beispiel als Strafjurist von anderen Darstellungsformen nicht hat erwarten können. Nämlich, dass Vorbilder dargestellt werden in der Literatur, dass Orientierungspunkte gesetzt werden. Er formuliert es einmal, dass das Gute dargestellt wird, um dem Bösen, das es in der deutschen Geschichte gegeben hat, sozusagen ein Gegengewicht entgegenzustellen. Fritz Bauer wird 1903 in Stuttgart geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie. Er engagiert sich früh politisch und tritt mit 17 Jahren in die SPD ein. Während seines Jurastudiums verteidigt er in öffentlichen Reden die demokratischen Werte der Weimarer Republik. 1930 wird er Amtsrichter. Im März 1933 verhaftet ihn die Gestapo. Bauer kommt ins KZ Heuberg. Er wird zwar einige Monate später entlassen, dennoch ist er weiter den Repressalien des NS-Regimes ausgesetzt. Im März 1936 verlässt er Deutschland und geht zunächst nach Dänemark zu seiner Schwester. Als die Nationalsozialisten im Oktober 1943 beginnen, die dänischen Juden zu deportieren, flieht Bauer nach Schweden. 1949 kehrt er nach Deutschland zurück und ist wieder als Jurist tätig. 1956 beruft ihn der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn zum Generalstaatsanwalt. Und kurz darauf beginnt er mit den Vorbereitungen des Auschwitz-Prozesses. Im Dezember 1963 stehen 22 Massenmörder vor dem Landgericht in Frankfurt am Main. Der erste Auschwitz-Prozess beginnt. Fritz Bauer stellt in einem Bericht des Hessischen Rundfunks klar, um was es ihm vorrangig geht. Ziel der Verfahren kann nicht sein, lediglich rückwärts zu blicken. Es ist die Aufgabe dieser Strafverfahren, neue Wehrtafeln zu errichten. Und aus Deutschlands Schutt und Asche ist ein neuer Staat und eine neue Wirtschaft erwachsen. Auch eine neue menschliche Gesinnung ist notwendig. Sie muss sich, wie ich glaube, wie ein Vogel Phönix aus der Hölle von Auschwitz erheben und in unserem Auschwitz-Prozess deutlich werden. Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur Geschichte zu schreiben, sondern wenn es auch vielleicht vermessen klingt, Geschichte zu machen. Doch Mitte der 60er Jahre interessiert die meisten Deutschen der Nationalsozialismus nicht. Sie verdrängen die Geschehnisse im Dritten Reich. Wenige Jahre später wird eine nachfolgende Generation beginnen, Fragen zu stellen, um zu erfahren, welche Rolle ihre Väter in der Nazizeit spielten. Während des Auschwitz-Prozesses bleiben Bauers Appelle weitgehend ungehört. Er spricht zum Beispiel in einem Brief an Harlan von der Tragödie der NS-Prozesse. Das soll heißen, es ging ihm nicht darum, dass die Angeklagten im Zuchthaus über viele Jahre hin einzusitzen haben, sondern es ging ihm darum, welche Wirkung diese Prozesse auf die Mehrheitsgesellschaft, auf die Deutschen hat. Und da musste er die Erfahrung machen, dass seine Hoffnung, dass die Deutschen aus diesen Prozessen etwas lernen, dass diese Hoffnung sich zerschlagen hat. Und da macht sich bei ihm Bitterkeit, Resignation breit. März 1964. Lieber Thomas Harlan, im Drang der Arbeit habe ich natürlich Ihren Geburtstag versiebt. Es tut mir leid. Nachdem ich ihn nun einmal kenne, sollte ich ihn nicht vergessen. Aber vielleicht wissen Sie, dass ich auch ohne Termingerechtigkeit Ihrer mitunter herzlich gedenke und immer das Beste wünsche. Ich selber bin schrecklich mit Arbeit überladen. Ich komme zu schlechterdings nichts mehr. Das ist an sich nicht schlimm. Ich zweifle aber nachgerade an dem Sinn. Und der große Widerstand, der permanent wächst, bestätigt dies deutlich. Manchmal hätte ich gute Lust, die Sache hinzuschmeißen. Dagegen spricht nur die Freude der anderen über einen solchen Schritt. So ist man Gefangener seiner eigenen Vorzeit. Im Grundsatz hatte Bauer ein positives Menschenbild, erinnert sich Dieter Schmidt. Er war unter Fritz Bauer Personalreferent im hessischen Justizministerium. Andererseits war Fritz Bauer natürlich ein Mensch, der sehr eruptiv sein konnte. Ich hatte ohnehin oft, wenn ich mit ihm in seinem Zimmer saß und mit ihm irgendwelche Dinge besprach, so den Eindruck, als sei das in ihm irgendein Vulkan, der brodelte. Das war ja so seine Art. Er brummte dann auch manchmal so, bis er dann wieder was sagte. Thomas Harlan hatte einen ganz anderen biografischen Hintergrund als sein Freund. Während Bauer 1936 vor den Nazis flieht, genießt die Familie Harlan im NS-Staat größtes Ansehen. Reichspropagandaminister Goebbels kommt oft zu Besuch, schenkt dem kleinen Thomas seine Modelleisenbahn. Veit Harlan, der Vater von Thomas Harlan, zählt zu den einflussreichsten Filmregisseuren. Und dreht den teuersten Film des NS-Staates, Jud Süß. Thomas Stiefmutter spielt darin eine Hauptrolle. Jud Süß sollte zum Kassenschlager werden. Josef Goebbels pries ihn als Meisterwerk an. Himmler ordnete an, jeder SS-Mann müsse diesen Film gesehen haben. Erzählt wird die Geschichte von Josef Süß Oppenheimer, der Ende des 17. Jahrhunderts gelebt hat und aus einer jüdischen Familie stammt. Der Film hält sich kaum an die historische Wahrheit. Oppenheimer wird als das Böse schlechthin dargestellt. Er ist ein Mensch, der nur Intrigen spinnen kann und der am Ende das Mädchen Dorothee vergewaltigt. Sie, verzweifelt, ertränkt sich im Fluss. Oppenheimer, das steht fest, muss für all das büßen. Jude! Ertränkt! Der Jude hat sie auf dem Gewissen. Lass sie! Totschlagen! Totschlag den Schindler! Der Jude muss weg! Der Jude muss weg! Ja! Thomas Harlan, einst Rottenführer in der Hitlerjugend, geht nach 1945 einen vollkommen anderen Weg als sein Vater und stellt die Aufarbeitung der NS-Zeit in den Mittelpunkt seines literarischen Schaffens. Zeitlebens wird es für ihn unbegreiflich bleiben, weshalb sein Vater einen Film wie Jud Süß machen konnte. In dem Dokumentarfilm Wanderspittler von 2006 äußert er sich dazu. An dem Tag, an dem er erfahren hat, dass kein einziger Wachmann in Auschwitz Essensmarken oder Urlaub bekam, wenn er nicht nachwies, dass er Jud Süß gesehen hat. Wenn du das weißt, dass du einen Hammer gemacht hast, mit dem ein anderer totgeschlagen hast, kannst du nicht mehr ein Hammermacher sein. Und da ist für mich langsam der Gedanke, wie ist es denkbar, dass wenn man so reingefallen ist, ich will mal nur sagen reingefallen ist, in dem Beruf, dass er den Beruf nicht wechselt. Wie kann man noch Regisseur bleiben? Man hat mit deiner Hilfe ermordet, verstehst du? Ich habe Kinos angezündet, wenn Filme von ihm liefen, habe ich die Kinos abgebrannt. Zweimal, Berlin, ich bin nie angesprochen. Ich fand das einfach so viel. Ich habe aber es auch nicht gesagt, dass ich das mache zu anderen. Das war nicht eine Demonstration. Das war mein Feuer. Der Film- und Fernsehjournalist Jean-Pierre Stephan hat ein langes Gespräch mit Thomas Harlan als Buch herausgegeben. Titel: Hitler war meine Mitgift. Harlan berichtet darin, er habe nie mit seinem Vater über den Film Jud Süß gesprochen. Ganz anders sei seine Beziehung zu dem wesentlich älteren Fritz Bauer gewesen. Sie hätten sogar gemeinsam Urlaub gemacht. Aber sein Verhältnis zu Bauer sei doch eher wie eine Vater- und Sohn-Beziehung gewesen. Werner Renz bezweifelt, dass Fritz Bauer das auch so gesehen hat. Ob er sich als Vater in dieser Rolle gesehen hat, er hat sich sicherlich als Freund verstanden. Er wollte ein Freund sein. Er hat auch diese Nähe angestrebt, weil er eben in dieser menschlichen Nähe auch die Geborgenheit glaubte finden zu können, die ihm lebenswichtig war. Thomas Harlan verfolgt beharrlich seine Idee, will die deutsche Öffentlichkeit dazu bewegen, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. So hat er schon 1959 ein Stück über den Aufstand des Warschauer Ghettos geschrieben, das auch aufgeführt wird. Ein Exemplar des Skripts schickt er Fritz Bauer. Frankfurt, 31. Dezember 1963. Lieber Thomas, das Jahr geht zu Ende. Vor mir liegt Ihr Buch, das ich schon fast ganz gelesen habe. Es ist ein trauriges Buch. Es schmerzt, dass es so viel Unglück gibt. Unsere Dichter und Schriftsteller sollten andere Themen im Leben finden können. Es ist gewiss nicht Ihr Fehler, dass es so wenige Happy Ends gibt. Wen aber will man anklagen? Es war sehr lieb von Ihnen, an mich zu denken. Und meine Gedanken sind oft bei Ihnen. Was tut er? Wie geht es ihm? Was macht Ihre Arbeit? Einige Verlage haben an mich geschrieben, Bücher zu publizieren. An das eine oder andere werde ich mich wohl machen. Machen müssen, um irgendeinen Sinn in diesem Erdenleben zu finden, wenn ich zu Hause sitze. Herzlichen Dank dafür, dass Sie an mich dachten. Herzlichst alles Gute für Ihre Zukunft. Ihr Fritz Bauer. Bauer glaubt an Harlan, sieht in ihm einen zukünftigen großen Schriftsteller. Er äußert konkret Kritik, verpackt sie aber in freundschaftliche Formulierungen. Von einer platonischen Liebe zwischen Bauer und Harlan spricht Werner Renz. Und doch verraten die Briefe Bauers auch ein mitunter schwieriges Verhältnis zwischen ihm und Thomas Harlan. Offenbar war er manchmal enttäuscht von seinem Freund. 14.11.1966. Mein lieber Thomas, ich bin erstaunt, so gar nichts von dir zu hören. Oder sollte wieder einmal ein Brief verloren gegangen sein? Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich letztmals von dir hörte. Sei herzlich gegrüßt, dein Fritz. In den 6 Jahren, in denen Fritz Bauer ihm schreibt, gelingt es Harlan nicht, ein einziges Buch oder ein Theaterstück zu veröffentlichen. Erst viel später, in den 70er Jahren und vor allem zur Jahrtausendwende, entstanden Filme und Bücher von ihm. Fritz Bauer hätte das gefreut. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.